Sie werden jetzt eine unglaubliche Geschichte hören. Aber man kann sie in allen Einzelheiten nachlesen in einem Buch, das im Verlag Kiepenheuer und Witsch kürzlich erschienen ist und dem Alex Weißberg seine literarische Form gegeben hat. Das Buch heißt »Die Geschichte des Joel Brandt«. Und man liest es, was die Spannung anbetrifft, wie einen Kriminalroman. Nur dass der reale Hintergrund, der Mord, die Erpressung, der Menschenhandel in unbegreifliche Dimensionen gesteigert sind und dass es auf Tatsachen beruht. Und der Mann, der im Mittelpunkt solcher Ereignisse steht, der Erzähler und zugleich der zum Handeln Gezwungene, Joel Brandt eben, ist uns eines Tages in Frankfurt begegnet. Und die äußere Gestalt dieses Mannes, der das alles erlebt hat, scheint im Widerspruch zu stehen mit den Kräften, die ihm jahrelang abverlangt wurden. Denn er ist mittelgroß, recht eigentlich ohne extravagante Züge, sehr bescheiden im Auftreten und keineswegs der Typus eines Menschen, der sich in Gefahr begibt, wenn er weiß, darin umkommen zu können. Wie einer unter tausend, bekleidet mit einem grünen Lodenmantel, ist er uns begegnet. Als er den Hut abnahm, sahen wir die ergrauten Schläfen und schütteres blondbraunes Haar. Aber was auffiel, ganz besonders auffiel, waren seine gutmütigen, klaren, braunen Augen, die bei allem Traurigen doch listig lächeln konnten. Ja, und dann setzten wir uns an den Tisch und Joel Brandt begann zu erzählen. Im Jahre 41 wurde in Budapest ein Komitee von den Zionisten gegründet, das sich zur Aufgabe gestellt hatte, Juden in Polen, in der Ukraine irgendwie zu retten, irgendwie aus den Vernichtungslagern, aus den KZs, aus den Vergasungsanstalten, den Mordfabriken herauszuholen. Die Sache konnte nur organisiert werden durch einen Kontakt mit Israel durch das neutrale Ausland. Dieser Kontakt wurde hergestellt ursprünglich von Agenten der ungarischen Spionageabwehr. Es wurde auch ein Abkommen abgeschlossen mit dem deutschen Abwehrdienst des Admirals Canaris. Aufgrund dieses Abkommens wurden die deutschen und ungarischen Kuriere angewiesen, unsere Post und unser Geld von Istanbul nach Budapest zu befördern. Das half uns ungeheuer. In Istanbul saß eine Delegatur der Jewish Agency, Sofnut. Einige junge, tapfere Burschen, die unter sehr abenteuerlichen Verhältnissen in Istanbul auf Gnade der türkischen Behörden und auch des englischen Intelligence Service angewiesen waren, um dort überhaupt existieren zu können, haben diese Sachen uns geschickt. Ihre Hauptaufgabe sahen diese Burschen, ich nenne sie Burschen, denn sie waren meistens junge Leute, ungefähr 30 Jahre alt, indem sie Schiffe organisierten, aus denen Menschen von Bulgarien oder von Rumänien nach Istanbul gebracht wurden und diese weiter illegal nach Palästina gebracht wurden. Verzeihen Sie, Herr Brandt, wenn ich Sie hier unterbreche. Handelte es sich bei den Juden, bei den jungen Burschen, wie Sie sie nennen, ja, die in Istanbul saßen oder die in der Schweiz saßen oder irgendwo, ja, um ungarische Juden oder um Juden aus England, aus Deutschland, aus Ungarn und so weiter und so weiter? Das waren ganz einfach palästinensische Juden, die vorher schon nach Palästina aus den verschiedensten Ländern eingewandert waren. Es waren fast alles Chaluzim, das heißt Burschen, die in Kollektiven lebten und als ihre Lebensaufgabe sich gestellt hat, den Juden irgendwie zu retten. Sie haben eben gesagt, illegal nach Palästina einzuschleusen. Gab es denn eine Einwanderungssperre nach Palästina? Das war die Tragödie des jüdischen Volkes, dass England ein sogenanntes Weißbuch veröffentlicht hatte, in welchem es die Einwanderung nach Palästina, damals genannt Palästina, beschränkte. Nun wollen wir noch einmal ganz genau festhalten, in welchen Zahlengrenzen sich etwa diese Rettungsaktionen, die von Budapest ausgingen und von dem ungarischen Geheimdienst in Verbindung mit ihnen, sich bewegten. Ursprünglich fingen wir an, Verwandte, die im Jahre 1941 von Ungarn nach Polen deportiert wurden. Es handelte sich damals um eine Deportation von ca. 50.000 Menschen, die angeblich polnischer Abstammung waren, die aber in Wirklichkeit auf Druck der Nazi-Behörden ganz einfach abgeschoben wurden, plötzlich über Nacht deportiert wurden. Dazwischen war unter anderem mein Schwager und meine Schwägerin. Ich konnte nicht mehr schlafen gehen. Ich soll irgendetwas tun, meine Verwandten, meinen Schwager und Schwägerin zu holen. Wie sollte ich das machen? Keine Adresse hatte ich nicht. Ich wusste noch nicht mal, in welcher Stadt sie sind. Es gab keine Möglichkeiten, dorthin zu fahren. Zufällig kannte ich vom Kaffeehaus aus einen Agenten der ungarischen Spionageabwehr. Ein gutmütiger Bursche, der aber immer in Geldnöten war, weil er gerne Karten gespielt hat und gerne zum Pferderennen gegangen ist und gerne getrunken hatte und so weiter. Immer war er in Geldnöten. Den überrumpelte ich, indem ich ihm 10.000 Pengo anbot. 10.000 Pengo waren damals so viel wie 10.000 Schweizer Franken. Die Höhe der Summe hat ihn vernebelt. Ja, er wird gehen, meinen Schwager und meine Schwägerin holen. Der Mann ging los. Nach der Woche kam er zurück und brachte die ersten Juden. Er hatte nicht meinen Schwager und Schwägerin gefunden. Er hatte fremde Juden mitgebracht, die ihm auch viel Geld gezahlt hatten. Zwar hatten wir schon vorher von den Mordtaten und von Ungeheuerlichkeiten der Nazis gehört, aber hier zum ersten Mal hörten wir von Menschen, die wir kannten, von quasi Nachbarn von uns, was geschieht. Wir hörten von den Erschießungen. Wir hörten von den Mordereien in einem Maße, wie wir es uns gar nicht vorstellen konnten. Krem ging ein zweites Mal. Er brachte mehr Menschen. Er ging ein drittes Mal. Beim vierten Mal brachte er auch meinen Schwager und meine Schwägerin. Er verdiente horrende Summen dabei. Er hatte Geschmack an dem Geschäft gefunden. Er hatte noch einige seiner Kollegen vom Geheimdienst, von der Abwehr, mit eingespannt in die Arbeit. Im Nu waren es etliche Dutzend Menschen, die wir gebracht hatten. Die Sache hörte damit nicht auf. Zwar machte uns Krem darauf aufmerksam, dass wir sollen die Sache sehr konspirativ behandeln, mit niemandem darüber sprechen. Es kann das größte Unglück passieren. Wir würden selber abgeschoben werden. Man würde uns abknallen wie wilde Hunde, wenn das rauskommt. Aber wer kann sich vor so etwas schützen? Die Menschen, die kamen, erzählten ihren Verwandten, wie sie gekommen sind. Die Verwandten erzählten ihren Freunden. Die Freunde kamen zu uns gelaufen. Und wer kann einer Mutter absagen, wenn sie ihren Sohn haben will? Und wer kann einer Frau absagen, wenn sie ihren Mann sucht? Oder einer Mutter, ihr Kind? Es blieb nichts anderes übrig, als wie die Leute immer weiter zu schicken. Sodass sie also unversehens und fast ohne, dass sie es wollten, im Mittelpunkt einer ungeheuren Organisation standen. 100%. Durch eine ganz persönliche Aktion wurde gewissermaßen die Geburtsstunde einer Methode entdeckt, nämlich Menschen zu retten. Wir haben die Sache angefangen, weil wir zufällig hereingestolpert sind in diese Angelegenheit. Um weiterzugehen, diese Sache wuchs an wie eine Lawine. Wir fingen an, Grenzbeamte zu bestechen. Wir fingen an, Eisenbahnbeamte zu kaufen. Gewöhnliche Soldaten halfen uns. Schmuggler wurden organisiert, die bestimmte Schmuggelwege gingen. Viele kamen auf unseren Wegen indirekt. Sie haben gehört über unsere Möglichkeiten. Viele in Polen hörten, dass es gibt ein Asyl in Ungarn und kamen von selber. Budapest war zu dieser Zeit von deutschen Truppen noch nicht besetzt. Nein, Budapest war noch nicht besetzt. Budapest war zwar mit Deutschland verbündet, es war eines der Achsenmächte, aber es war noch nicht besetzt. So kamen nach Budapest in den Jahren 41, 42, 43 etliche 10.000 Menschen, die wir nicht nur, nachdem wir sie einmal in Budapest hatten, gerettet hatten, sondern sie mussten praktisch jeden Tag wieder frisch versorgt werden. Man musste ihnen falsche Papiere besorgen. Man musste ihnen einen Anzug geben, denn sie kamen zerlumpt und zerlaust. Man musste versuchen, Arbeitsplätze, illegale Arbeitsplätze für sie besorgen. Man musste ihnen Wohnungen beschaffen und so weiter. Ein Problem brachte das andere mit sich. Sie brauchten also ungeheure Geldmittel, um das bewältigen zu können. Ungeheure Geldmittel brauchten wir, um das bewältigen zu können. Wurden Sie dabei unterstützt aus der Schweiz oder aus Konstantinopel? Ja, wir wurden sehr unterstützt. Wir erhielten von Konstantinopel und von der Schweiz Summen, große Summen, die zwar immer zu wenig waren. Man konnte nicht genug geben, denn die Sachen wuchsen an wie eine Lawine. Aber verstehen Sie, Herr Brandt, zwischen Budapest und der Schweiz lag Österreich und das war Deutschland. Wie war es überhaupt möglich zu transferieren? Erstens mal, von Österreich haben wir auch Menschen gebracht. Dort hat eine Christin, eine Sozialdemokratin, uns sehr viel geholfen. Die Menschen kamen nicht, geografisch ist das nicht richtig, was Sie sagen. Die Menschen kamen entweder durch die Slowakei, durch den schmalen Streifen Slowakei, oder sie kamen durch die Karpaten. Vor allen Dingen nach Ungarn, auch durch Österreich kam, aber das waren meistens österreichische und deutsche Juden oder polnische Juden, die nach Österreich gebracht wurden. Nein, ich glaube, Sie haben uns missverstanden, Herr Siebige meinte jetzt, auf welchem Wege haben Sie überhaupt die finanzielle Unterstützung aus der Schweiz bekommen? Das habe ich Ihnen gesagt, Kuriere der deutschen und ungarischen Abwehr. Sie müssen also mit Canaris zusammengearbeitet haben? Ich sagte es schon am Anfang, mit Agenten der Canaris-Gruppe. Es gab Spitzel dazwischen, die uns schlecht bedient hatten, aber die meisten waren gut. Die Leute verdienten Unmengen von Geld dabei. Sodass also in der Schweiz und in Istanbul an sich bekannt war, dass in Budapest eine Organisation, eine jüdische Organisation besteht, die im großen Maße in der Lage war, mit Geldmitteln, sofern man sie mit solchen versorgte, Menschen vor dem Vernichtungstod zu retten. Ja. Ich habe hier, verzeihen Sie mir, oder? Ich habe hier eine Frage, die mir nicht ganz unwichtig erscheint. Wusste man damals schon, dass Canaris zumindest nicht auf der Seite der Nazis stand? Wusste man es in Ihren Kreisen? In meinen Kreisen wurde es oft behauptet von einzelnen Agenten der Canaris-Gruppe. Wie gesagt, ich bin in die Sache nicht hereingekommen als ein Politiker und habe die Sache auch nicht als ein Politiker betrachtet. Für mich war das nicht das Wesentliche. Darf ich mal hier unterbrechen? Ich glaube, wir müssen hier sehr genau feststellen, dass Herr Brandt mit Agenten, er hat es ja selbst gesagt, der Canaris-Gruppe zusammenkam, also mit unteren Beamten, wenn wir mal sehr die Hierarchie richtig hier aufzeichnen richtig wollen. Und es war ganz klar, wenn Canaris ein Widerstandsmann war, und wir wissen heute, dass er einer war, war es für ihn unmöglich, seine unteren Agenten in seine Pläne einzuholen. Hundertprozentig richtig. Wir wussten nur, dass die Tätigkeit dieser Agenten, trotzdem sie sehr viel Geld dabei verdienten, segensreich für uns war. Sehen Sie, darum habe ich es gefragt, denn es ist natürlich wichtig zu wissen in einem solchen Zusammenhang, warum handelt derjenige, der Ihnen hilft, überhaupt in Ihrem Sinne? Handelt er ausschließlich nur, um Geld zu machen, oder handelt er vielleicht auch aus humanitären Erwägungen heraus? Die Leute behaupteten, die Agenten selber waren sehr fragwürdige Elemente. Waren Säufer, waren Spieler, waren Menschen, die sich mit Frauen umgaben, mit denen man eigentlich nicht sich in der Öffentlichkeit sehen lassen sollen. Ja, aber das gehört dazu. Es gehörte dazu, mehr dazu. Ja. Dabei verdienten die Leute, wie schon gesagt, Unsummen. 10% bekamen sie für jeden Grenzübertritt. Eben einfach ein reines Geschäft für diese Leute. Zumindest sieht es so aus, obwohl ich der Überzeugung bin, dass in einer gewissen Notstandssituation selbstverständlich, um einen humanitären Akt zu begehen, es des Geldes unter Umständen bedarf. Auf den Effekt kommt es an. Ich muss etwas dazu noch sagen, ein politisches Faktum. In der ungarischen Spionageabwehr haben wir wissen lassen, Budapest würde nicht bombardiert werden, wenn man uns durch die Finger schaute, wenn man die Flüchtlinge nicht zusammentrieb und wenn man unsere Korrespondenz mit dem Ausland zuließe. Das, Und tatsächlich wurde Budapest nicht bombardiert, bis die Nazis einmarschierten. Ja, das also half uns natürlich auch ungeheuer. Redet ihr auf diesen Bluff und auf die Frage, die dann sich daraus ergibt, nämlich die Frage, wie weit Sie die, sagen wir, die Internationalität des Judentums, mit dem die Nazis so viel arbeiteten, benutzen konnten für ihre Ziele, wollen wir später nochmal eingehen, ja, weil das nachher noch eine sehr wesentliche Rolle spielen wird. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zeitlich einen kleinen Sprung machen und dahin in die Zeit gehen, in der die Deutschen Budapest besetzt hielten und in der sie mit Eichmann zusammentrafen. Und damit ich habe deswegen vorhin extra gefragt, in welchen Zahlengrenzen sich etwa die Rettungsaktionen bewegten, also zwischen 1000 und 10.000, also immer noch mit verhältnismäßig begrenzten Zahlen. Und nun kam also einige Jahre später, das war im Mai 1944, als die Deutschen bereits in Budapest drin waren, ihr Kontakt mit der SS und dieser überraschende Auftrag, der nun die Zahl von 10.000 gleich auf 1 Million heraufschnellen ließ. Mein Freund Kastner und ich verhandelten kurz nach dem Einmarsch der SS mit einem Dieter von Wislizeni, der das Kommando in der jüdischen Gemeinde übernahm. Dieter von Wislizeni war SS-Mann. Dieter von Wislizeni war SS-Mann, er war früher der Kommandant der SS in der Slowakei gewesen. Und am Tage des Einmarschs der Deutschen erschien er in der Gemeinde von Budapest, rief die Häupter der Gemeinde zusammen und erklärte ihm die Herrschaft der SS in Budapest. Ja. Wir hatten durch unsere Genossen in der Slowakei schon vorher indirekten Kontakt gehabt mit Wislizeni. Wislizeni war bereit zu einer Besprechung mit uns. Wir schlugen ihm vor, ein Angebot, das er schon vor einem Dreivierteljahr in der Slowakei gestellt hatte, für die slowakischen Juden, jetzt zu akzeptieren. Das heißt, ihm 2 Millionen Dollar zu geben, in monatlichen Raten von je 200.000 Dollar, falls A, keine Konzentration, das heißt keine Ghettoisierung der Juden stattfinden würden, B, keine Pogrome in Ungarn stattfinden würden, C, keine Deportationen aus Ungarn stattfinden würden und 4, eine möglichst große Gelegenheit gegeben würde für Auswanderung nach Israel. Darauf ist Wislizeni eingegangen? Auf diese Debatte ist Wislizeni eingegangen, aber mit Auswanderung nach Palästina war er nicht sehr einverstanden. Er sagte, er ist nicht bereit, kleine Gruppen auswandern zu lassen. Wir sollen ihm einen Vorschlag machen für die ganze Million. Die ganze Million aber wieder störte die englische Weißbuchpolitik. Wie konnten wir 1 Million Zertifikate bekommen? Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt kam überraschend für uns. Einer der Agenten der deutschen Spionageabwehr verständigte mich einen Tag am 25. April. Ich soll um 12 Uhr an der Straßenecke warten, ein Auto würde mich abholen und mich zu Eichmann führen. Wir wussten, wer Eichmann war. Wir wussten, dass Eichmann der Oberorganisator des Mordes war. Der Organisator der Endlösung, der schon x Millionen Menschen auf seinem Gewissen hatte. Ein Auto kam, ich wurde aufgeführt in sein Hauptquartier, das Majestic Hotel auf dem Schwabenberg. Im Nu war ich in seinem Zimmer. Eichmann stand, vor der Tür war ein Tisch aufgestellt, hinter diesem Tisch stand ich. So fing er an. Sie wissen, wer ich bin. Ich bin bereit, Ihnen 1 Million Juden zu verkaufen. Ware für Blut, Blut für Ware. Das war sein Angebot. Das waren seine ersten Worte. So empfing mich Eichmann. Ich fühlte mich wie vom Schlag gerührt. Ich antwortete schneller, als wie ich überlegte. Ich sagte ihm, ich kann nicht derjenige sein, zu entscheiden, wer ermordet werden soll. Ich will alle gerettet haben. Eichmann wieder antwortete, ich bin nicht bereit, So viel Geld gibt es nicht, um alle Juden ihnen zu übergeben. 1 Million bin ich bereit, ihnen zu verkaufen. Er sagte nicht, was er als Preis haben wollte. Er sagte nicht, wie die Sache durchgeführt werden sollte. Er warf das in die Debatte. Ich erklärte ihm, dass Geld kann ich ihnen geben, aber Waren, die er verlangt, die Waren haben sie doch sowieso schon in Budapest beschlagnahmt, in Ungarn. Was für Waren kann ich ihnen anbieten? Dann fahren wir eben ins Ausland. Ich hatte dann noch 2, 3 Besprechungen mit Eichmann. Zum Schluss nannte Eichmann seinen Preis. Es waren 10.000 Lastkraftwagen. 100 Menschen für einen Lastkraftwagen. Er wollte noch mehr haben. Er wollte noch Lebensmittel haben. Seife, Kaffee, Genussmittel. Wenn die Lastkraftwagen mit solchen Genussmitteln beladen würden, dann würde er sich erkenntlich zeigen. Würde noch mehr Menschen geben. Ich sagte ihm, wer wird mir glauben? Wer wird dieses Angebot ernst nehmen? Ich bin bereit, Ihnen einen Vorschuss anzubieten. Wenn Ihre Organisationen mein Angebot annehmen, bin ich bereit, Ihnen 100.000 Juden ins Ausland zu liefern. Und dann werden Sie die ersten 1.000 Lastkraftwagen abliefern. Ich bin bereit, Auschwitz in die Luft zu sprengen. Er erwähnte nicht die Gaskammern. Nie sprach er darüber. Aber ich wusste, was er meint mit Auschwitz. Ich glaubte, hier ist eine Chance für uns. Wenn Eichmann 100.000 Juden ins neutrale Ausland gehen lassen will, so dauert die Auswahl dieser 100.000 Menschen Monate. Wenn Eichmann die Gaskammern in die Luft sprengen will, keine Vergasungen mehr vornehmen lassen will in dieser Zeit, sind weitere, ich weiß nicht wie viele hunderttausende Menschenleben gerettet. Ich glaubte, selbst wenn man Eichmann nachträglich nicht seine ersten 1.000 Lastkraftwagen liefern würde, Eichmann nicht mehr in der Lage sein würde, neue Gaskammern anstelle der zerstörten wieder aufzubauen. Ich glaubte, dass das Tempo der Vernichtung nicht erhöht werden konnte. 12.000 täglich, 500 die Stunde war schon das Maximum dieser Todesfabriken, das auch nicht immer erreicht werden konnte. Waren Ihnen diese Zahlen damals schon bekannt? Ja, diese Zahlen waren uns bekannt. Was Auschwitz leisten kann, was die Krematorien leisten, wie die Menschen umkommen, wie sie vergast werden, wie sie sonst wie vor Hunger umkommen und so weiter. Erfuhren Sie es durch Deutsche oder auch durch Ihre ausländischen Agenten? Ich erfuhr es auch durch Deutsche. Ich erfuhr es von den Menschen. Ich soll nicht ich sprechen. Ich bin nur ein Rat, ein Glied in dem Rat gewesen. Es war unsere Organisation, es waren meine Freunde. Und so weiter. Ich erfuhr es von den Menschen, die wir holten aus Polen, die gebracht wurden aus den Vernichtungslagern und aus den Konzentrationskammern. Wir wussten es seit Jahren. Es war nicht ein Mord nur aus politischen Gründen, es war ein Mord auch aus finanziellen, auch aus Erpressungsgründen. Dabei gab es bei den Nazis verschiedene Strömungen, selbst innerhalb der SS, selbst innerhalb des SD. In Budapest wurden diese drei Strömungen, diese Strömungen durch drei Exponenten vertreten. War es für Sie nicht entscheidend zu wissen, welche von diesen drei Strömungen sich nun bei dem entscheidenden Mann, also mindestens für die SS entscheidenden Mann, nämlich bei Himmler durchsetzen würde? Wir versuchten, eine Gruppe gegen die andere, soweit es ging, auszuspielen. Eichmann war der Mörder. Mit Eichmann musste man sprechen, um den augenblicklichen Mord abzuwenden. Denn die Abwendung, die Verschiebung des Augenblickes bedeutete Menschenleben. Verschobene Stunden, verschobene Tage bedeuteten Möglichkeiten, falsche Papiere zu schaffen, Menschen zu verbunkern, Menschen fliehen zu lassen und so weiter und so weiter. Becher war der, mit dem man verhandelte über Preis. Man verschleppte, man verzog, man konnte ihn dazu bringen, Einfluss zu üben auf Eichmann, nicht in den Tempo vorzugehen. Klages war der Klügste. Er war der Politiker, er war der Intelligence-Man. Er hat sicher gehabt seine Instruktionen von oberster Stelle von Himmler. Nun wollen wir noch mal auf den Auftrag Eichmann zurückkommen. Sie hatten also diesen Auftrag, dieses Angebot von Herrn Eichmann. Sie sind mit einem gültigen Pass versehen worden. Sie haben Geld mitgehabt und Sie haben ein Kurierflugzeug, ein deutsches Kurierflugzeug, zur Verfügung gestellt bekommen, einen Platz darin, in dem Sie von Budapest nach Istanbul fliegen können oder nein, von Wien aus? Nein, ich wurde im Auto von Obersturmbannführer Krumay, das ist derjenige, der die offiziell die Plakate und die Kommando Budapest zeichnete, nach Wien gebracht wurden. Dort wurde mir mein Pass ausgehändigt und dann bin ich mit dem Begleiter, der mir von den Nazis gegeben wurde, ganz einfach aufs Flugzeug gestiegen und in Istanbul gelandet. Jetzt kommen wir also zu dem zweiten und sehr wichtigen Teil Ihrer Mission. Wir haben vorhin von Ihnen gehört, dass in dem Augenblick, in dem Sie ein solches Angebot ernst nahmen, was Eichmann Ihnen gemacht hat, es die Frage von Stunden oder der Gewinnung von Stunden oder Tagen war, um Menschenleben zu retten. Eichmann sagte, ich bin bereit, euch 1 Million Juden zu verkaufen. Er sagte weiter, ich bin bereit, euch 100.000 Juden als Vorschuss zu geben und die Vernichtungslager in die Luft zu sprengen. Er sagte am Tage, an dem ich wegfuhr, heute beginne ich mit den Deportationen. 12.000 Menschen am Tag. Er hämmerte mir die Zahl ein. Kommen Sie zurück in 8 Tagen, in höchstens 14 Tagen. Bringen Sie die Antwort, dass das Angebot von Ihren Organisationen akzeptiert ist. Und dann hören die Deportationen auf. Dann hören die Deportationen auf und ich werde die Menschen ins neutrale Ausland schicken. Ich habe gewusst, dass jede Stunde 500 Menschen bedeutet. Jeder Tag 12.000. Jede Woche 7 mal 12.000. Mir hat gebrannt der Boden unter den Füßen. Als ich kam nach Istanbul, angemeldet, vorbereitet, erwartet, stellte ich fest, dass kein Mitglied der Exekutive der Jewish Agency die Erlaubnis bekommen hatte, nach Istanbul zu kommen. Die Exekutive befand sich im englisch verwalteten Palästina. Die Exekutive befand sich in London und in Jerusalem vor allem. Man brauchte englische Flugzeuge, so wie ich ein deutsches Flugzeug brauchte, um nach Istanbul zu kommen, brauchten die englische Visen und englische Erlaubnis. Diese Erlaubnis wurde nicht gegeben. Die Sachen verschleppten sich von Tag zu Tag. Schließlich musste ich nach Aleppo, das heißt zur türkisch-syrischen Grenze, in englisch kontrolliertes Gebiet fahren, um dort Moshe Shartok, jetzt heißt er Charet, den jetziger Außenminister? Nein, er ist nicht jetziger Außenminister, der ehemalige Ministerpräsident, Außenminister, damaliger Leiter der politischen Abteilung der Sochnut zu treffen. Von dort aus wurde ich von den Engländern nicht zurückgelassen. Nicht, weil sie befürchteten, dass das Angebot oder meine Person nicht ernst zu nehmen ist, sondern aus anderen Gründen. Ja, über diese Gründe müssten wir noch einen Augenblick sprechen, denn das ist ja nun der entscheidende Moment. Wieso kommt ein verantwortlicher SS-Führer im letzten Jahr des Krieges darauf, nachdem ja schon 5 Millionen Juden vergast worden waren, plötzlich die letzte Million zu stoppen und zu sagen, diese letzte Million werde ich unter bestimmten Bedingungen freigeben, unter sehr harten Bedingungen und unter sehr unter Bedingungen, die seiner würdig waren. Aber immerhin, er hat ein Angebot gemacht. Was konnte ihn dazu bewegen? Ein Grund war, weil Himmler von dem Wahnsinn besessen war, dass seine Person für die Alliierten rein ist, dass er ja mit den Alliierten wird verhandeln können, während Hitler nicht mit den Alliierten wird verhandeln können. Er war bereit, selbst Hitler aufzuopfern, um mit den Alliierten zu Verhandlungen zu kommen. Ein Grund. Ein zweiter Grund ist, man hat gewusst, der Krieg ist verloren. Es war schon, wie gesagt, Ende Mai, Anfang Juni 1944. Ja. Die Invasion hatte schon begonnen in der Normandie. In Italien war die Katastrophe für die Deutschen schon eingetreten. Stalingrad war schon längst gefallen. Man versuchte, zu spalten das Lager der Alliierten. Zu spalten Westen von Osten. Eichmann hatte in seinem Angebot einen satanischen Satz gebraucht. Dieser satanische Satz war: Ich werde diese Lastkraftwagen nicht am Westwall, sondern nur an der Ostfront benutzen. Das war eine Falle. Es gibt andere Gründe. Die persönliche. Sehr richtig. Die Leute wollten sich rückversichern. Sie wollten zeigen, dass sie doch gar nicht so schlecht sind, dass sie doch freigeben, dass sie doch gerettet haben, 1 Million oder wie viel Menschen. Dafür müssen sie doch belohnt werden. C. Sie wollten sich auch persönlich bereichern, so wie sie sich bereichert haben. Der Freikauf Himmlers für eine mögliche Friedensverhandlung mit den Alliierten, die Teilung der Alliierten in West und Ost, ist vielleicht einer der wesentlichsten Gründe und ich glaube auch spielt die größte Rolle bei dem Scheitern ihres Auftrages später in Aleppo und in Kairo. Aber ich kann Ihnen nicht recht geben. Ich kann Ihnen nicht recht geben und schreie es heraus. Es handelte sich darum, ob man Mördern Versprechungen machen kann, die man nicht einzuhalten gewillt ist oder nicht. Hätte man Eichmanns Angebot akzeptiert, wären zwei Dinge möglich gewesen. Dass Eichmann sein Angebot durchführt, die 100.000 Juden an die Grenzen schickt, die Gaskammern in die Luft sprengt und das hätte bedeutet weitere Hunderttausende von geretteten Menschen. Ob man ihm später die 1.000 Lastkraftwagen gibt oder nicht, war eine zweite Frage. Man hätte auch vielleicht verhandeln können, ihm Geld zu geben oder andere Sachen zu geben oder versprechen, Straflosigkeit oder ich weiß nicht was. Oder wenn man darüber diskutiert hat, so wie man es diskutiert hat, wohin die Leute transportieren, wohin die Leute bringen. Die Araber lassen nicht zu, dass so viele Juden nach Palästina kommen. Das englische Weißbuch ist dagegen. Was soll man mit ihnen machen? Hätte man sie vielleicht an der Grenze in Lagern konzentrieren können? Hätte man sie vielleicht im neutralen Ausland lassen können, irgendwo? Man hätte lügen müssen. Man hat damals die moralische Pflicht gehabt, zu lügen. Und das konnten vielleicht unsere hochwohllöblichen Politiker nicht übers Herz bringen, bewusst zu lügen. Das hat der englische Vernehmungsoffizier Ihnen gegenüber ja in Kairo sehr deutlich ausgedrückt. Er hat es abgelehnt, ein Versprechen zu machen, ein politisches Versprechen zu geben, auch wenn es sich um die Nazis als Partner handelt, das sie nachher nicht einhalten. Ja. Mit dem Vorsatz, es nicht einzuhalten. Ja. Das bedeutet also zum großen Teil, dass mit die Tragik des Judentums in der Endphase des Krieges darauf beruht, dass sehr entscheidende Mächte, die wohl die Macht und die Kraft hatten, ihnen, ihrer Organisation zu helfen, versagt haben, dadurch, dass sie nichts getan haben, es nicht einmal riskiert haben, selbst auf einen Unsicherheitsfaktor hin, auf eine Dunkelziffer hin zu reagieren. Sie haben es sehr gut... Eine Unterlassungssünde. Sie haben es sehr gut gesagt. Die Sünde der freien Welt war, dass sie hat zugeschaut, wie Millionen Menschen vergast wurden, ohne Rettungsmöglichkeiten, die hätten gegangen werden können, nur auszuprobieren. Herr Brandt, hier frage ich Sie, warum haben Sie diesen Leuten nicht gesagt, hört mal, mit der SS habe ich verhandelt und die SS hat mit mir das Geschäft gemacht. Und warum wollt ihr nicht besser sein als die SS? Ich habe es sogar so ausgedrückt, aber es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Die Fragestellung ist nicht, ob sie nicht besser waren. Sie waren ja besser wie die SS, 10.000 Mal besser wie die SS, denn sie haben nicht gemordet. Aber sie haben die große Sünde begangen, dass sie zugeschaut haben, wie gemordet wird. Sie haben die große Sünde begangen, dass der Krieg, der angefangen wurde, um Menschenleben zu retten, in der Endphase nicht geführt wurde für diesen Zweck. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Annehmen dieses Angebotes, das Sie als Parlamentär ins Ausland mitgebracht haben, bedeutet, man muss sich immer vorstellen, Kriegszustand, angespannte Transportlage und die Forderung, auch wenn man sie nicht erfüllen will, die Forderung der SS auf 10.000 Lastkraftwagen, also auf Kriegsmaterial, an eine feindliche Macht, mit der man im Augenblick in einem bittersten Krieg steht, bedeutet also der erste Schritt, sich mit diesem Kriegspartner, sprich Nazi-Deutschland, sprich Himmler, an einen Tisch zu weiteren Verhandlungen zu setzen. Und das könnte dazu führen, dass tatsächlich diese Verhandlungen weitergeführt werden und aus dem Austausch von 1 Million oder 100.000 oder 500.000 Juden ein weiteres politisches Gespräch sich anbahnt und eine Friedensverhandlung daraus wird. Das würde widersprechen dem Prinzip, auf das sich die Alliierten alle geeinigt hatten, nämlich bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Sie können recht haben. Ich will es nicht untersuchen, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich geschickt wurde von 1 Million zu Tode verurteilten Menschen. Ich weiß, dass ich die Pflicht hatte, zurückzukommen zu dieser 1 Million zu Tode verurteilten Menschen und dass ich nicht zurückgelassen wurde. Ich weiß, dass diese Rettungsmöglichkeit, die bestand, nicht ausgenutzt wurde. Ich weiß nicht, was für politische Kombinationen innerhalb des alliierten Lagers daraus gekommen wäre. Ich weiß, dass die Menschen zu Tode gingen, die gerettet hätten werden können. Mit diesen Worten beendete Joel Brandt seinen Bericht. Was später folgte, die dann doch zögernd aufgenommenen Verhandlungen zwischen seinem in Budapest zurückgebliebenen Vertreter Dr. Kastner, der übrigens vor einigen Tagen einem politischen Attentat in Tel Aviv zum Opfer fiel, den SS-Behörden und den Beauftragten der Jewish Agency in der Schweiz und an der Grenze bei Schaffhausen, das konnte Joel Brandt nur aus der Ferne verfolgen, nämlich aus seiner Schutzhaft in Kairo. Verhandlungen, die sich hinschleppten und schließlich zu einem Transport von 1.684 Juden von Budapest über Bergen-Belsen nach der Schweiz führten, sowie von 18.000 ungarischen Juden im Wachtelager in Österreich. Knapp 20.000 statt 1 Million. Bleibt eine Frage, warum erzählt Joel Brandt das jetzt? Er sagte uns, 10 Jahre lang habe er die Last des Bewusstseins einer gescheiterten Mission mit sich herumtragen müssen, ehe er Abstand gewann und seine Erlebnisse niederschrieb. Oder erzählte, wie er es hier zum ersten Mal am Mikrofon tat. Eine Anklage? Nein, ich glaube nicht. Denn einer Anklage gegen die Mörder von damals bedurfte es ja nicht mehr. Es ist eher eine Klage. Und das ist ein Unterschied. Über die Unzulänglichkeit der Menschen, die verantwortlichen Menschen, deren Verstand vor dem Unmaß an Verbrechen kapitulierte und die vor Entscheidungen zurückschreckten, die ihnen unheimlich waren. Ein Bericht aus den dunkelsten Stunden der jüngsten Vergangenheit, in denen das Licht der Brüderlichkeit nur fade und matt schimmerte und dem deshalb geschichtliche Bedeutung zukommt, weil er uns lehrt, die Maßstäbe zu behalten, zu schätzen, wie wertvoll Menschlichkeit ist, wie unendlich wertvoll und wie schwer ihr Banner hochzuhalten ist, wenn diese Maßstäbe einmal verloren gehen. Und das war auch unser Gedanke. Ein Zeitdokument mit dieser Aussage eines einzigen Menschen, eines Einsamen, vorzustellen, nicht eine Anklage, denn die Rache, so sagt Gott, die Rache ist mein. HR Retro